Kapitel 02. Die Vorstellung, dass die beiden Völker gegeneinander kämpfen müssten, würde verschwinden. Die Tschechoslowakei sei eingebettet in das Deutsche Reich und die Vernunft müsste jedem sagen, dass nur ein engstes Zusammenleben die Parole sein müsse. Zudem spiele das Problem der Entnationalisierung keine Rolle, da solche den Deutschen an sich und auch der nationalsozialistischen Ideologie völlig fernliege. Wir wünschen und wollen keine Entnationalisierung. Die einen sollen als Tschechen und wir wollen als Deutsche glücklich leben. Das Deutsche Reich könne auf diesem Gebiet ungeheuer großzügig sein. Hacha wirft ein, dass diese Äußerung des Führers für ihn von überragender Wichtigkeit sei. Der Führer fährt fort, dass wir nur wirtschaftlich, militärisch und politisch keinen Gegensatz dulden könnten. Die Tschechei solle ihr eigenes Staatsoberhaupt behalten, und seine Prinzipien, welche er durchsetzen würde, bildeten die Grundlage für eine Befriedigung dieses Gebietes auf Jahrhunderte hinaus. Hacha wirft ein, dass also kein Seelenkauf wie zur österreichischen Zeit auf dem Programm stehe und fragt, ob wirtschaftlich die Zollunion geplant sei. Das Erstere lehnt der Führer lächelnd ab, das Zweite beantwortet der Generalfeldmarschall, indem er die Frage bejaht, denn Deutschland und die Tschechei seien ein Wirtschaftsraum. Zudem bekäme die Tschechei Aufträge, die ihre Arbeitsleistung sicher verdoppeln würden. Der Führer sagt, dass das tschechoslowakische Volk wirtschaftlich durch den Anschluss an Deutschland gewinnen würde, indem es an dem großen deutschen Wirtschaftsraum teilhaben würde. Er wolle die tschechische Wirtschaft nicht vernichten, sondern ungeheuer beleben. Hacha fragt, ob hierfür genaue Richtlinien bereits festlegen. Der Führer antwortet, dass dies Angelegenheit einer Wirtschaftskommission sei, denn auch für ihn sei die ganze Sache überraschend gekommen. Vor ein paar Wochen hätte er von der ganzen Angelegenheit noch nichts gewusst. Er erzählte noch einmal von der damaligen Zeit und der Taktik Beneschs und schließlich vom 28. Mai, an dem er seinen Entschluss zu handeln einem engen Kreise bekannt gegeben habe. Der Führer schließt mit dem Bemerken, dass die Regelung, die nun getroffen würde, endgültig, tragbar und eindeutig sein müsste. Auf jeden Fall bekämen die Tschechen mehr Rechte, als sie jemals den Deutschen in ihrem Gebiet gegeben hätten. Hierauf wird das Abkommen von dem Führer, dem Reichsminister, Hacha und Qualkowski unterzeichnet. Getz. Hevel 9b Abkommen Adolf Hitlers mit dem tschechoslowakischen Staatspräsidenten Dr. Hacha vom 15. März 1939, DDBD 7-2 Nummer 82, der Führer und Reichskanzler hat heute in Gegenwart des Reichsministers des Auswärtigen von Ribbentrop den tschechoslowakischen Staatspräsidenten Dr. Hacha 3.0 und den tschechoslowakischen Außenminister Dr. Qualkowski auf deren Wunsch in Berlin empfangen. Bei der Zusammenkunft ist die durch die Vorgänge der letzten Wochen auf dem bisherigen tschechoslowakischen Staatsgebiet entstandene ernste Lage in voller Offenheit einer Prüfung unterzogen worden. Auf beiden Seiten ist übereinstimmend die Überzeugung zum Ausdruck gebracht worden, dass das Ziel aller Bemühungen die Sicherung von Ruhe, Ordnung und Frieden in diesem Teile Mitteleuropas sein müsse. Der tschechoslowakische Staatspräsident hat erklärt, dass er, um diesem Ziele zu dienen und um eine endgültige Befriedung zu erreichen, das Schicksal des tschechischen Volkes und Landes vertrauensvoll in die Hände des Führers des Deutschen Reiches legt. Der Führer hat diese Erklärung angenommen und seinem Entschluss Ausdruck gegeben, dass er das tschechische Volk unter den Schutz des Deutschen Reiches nehmen und ihm eine seiner Eigenart gemäße autonome Entwicklung seines völkischen Lebens gewährleisten wird. Zur Urkunde dessen ist dieses Schriftstück in doppelter Ausführung unterzeichnet worden. Berlin, den 15. März 1939 Getz, Adolf Hitler Getz, Ribbentrop Getz, Dr. E. Hacha Getz, Dr. Qualkowski 1.0 Bericht des deutschen Botschafters in London über die Sitzung des Unterhauses vom 15. März 1939 aus DWBH, Nummer 259 London, den 16. März 1939 in der Unterhaussitzung vom 15. März gab der Premierminister zunächst einen kurzen sachlichen Überblick über die Entwicklung in der Tschechoslowakei seit dem 10. März DJ, wie sie sich ihm aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden Berichte darstellte. Er zitierte dann die Bemerkung Sir Thomas Inschiebs im Unterhaus am 4. Oktober voriges Jahr zur Garantiefrage und fuhr fort, so lagen die Dinge bis gestern, und ich darf sagen, dass die Regierung seiner Majestät sich in letzter Zeit bemüht hat, mit den anderen in München vertretenen Regierungen zu einer Einigung über den Umfang und die Bedingungen einer solchen Garantie zu gelangen, aber bisher ist es uns nicht möglich gewesen, eine solche Einigung zu erzielen. Unserer Ansicht nach hat sich die Lage von Grund auf geändert, seit der slowakische Landtag die Unabhängigkeit der Slowakei erklärt hat. Diese Erklärung hatte die Wirkung, dass der Staat, dessen Grenzen wir zu garantieren beabsichtigen, von innen her zerbrach und so ein Ende fand, und demgemäß hat die Sachlage, die der Herr Staatssekretär für die Dominien geschildert hat und die wir schon immer als nur vorübergehend ansahen, nun aufgehört zu bestehen, und seiner Majestät Regierung kann sich infolgedessen nicht mehr länger an diese Verpflichtung gebunden halten. 31 In einer Rede, die ich am 30. Januar DJ in Birmingham hielt, habe ich ausgeführt, dass wir unsere Ziele und unsere Haltung, das heißt unsere Entschlossenheit, uns um den Frieden zu bemühen, klar darlegen sollten. Ich fügte hinzu, dass ich es nun für an der Zeit hielte, dass auch andere ihren Beitrag zu einem Ergebnis leisteten, das auch über die unmittelbar Betroffenen hinaus für viele Menschen eine unendliche Wohltat sein würde. Es ist deshalb nur natürlich, dass ich das, was jetzt geschehen ist, tief bedauere. Aber wir wollen uns dadurch nicht von unserem Wege abbringen lassen. Wir wollen dessen eingedenk sein, dass die Wünsche aller Völker der Erde sich auch noch jetzt auf die Friedenshoffnungen und auf die Wiederkehr einer Atmosphäre der Verständigung und des guten Willens richten, die so oft gestört worden ist. Das Ziel, das unsere Regierung sich jetzt steckt, ist das gleiche wie immer, nämlich diesen Wunsch zu fördern und bei der Regelung von Streitigkeiten die Methode der Besprechungen an die Stelle der Gewalt zu setzen. Wenn wir auch vielleicht gelegentlich Rückschläge und Enttäuschungen erleben werden, so ist das Ziel, das uns vorschwebt, doch von zu großer Bedeutung für das Glück der Menschheit, als dass wir es leichthin aufgeben oder beiseite schieben könnten. 11. Bericht des französischen Botschafters Robert Colundre über den Empfang Hachas vom 17. März 1939 aus FGB Nummer 77. Ich glaube, nachstehenden, aus glaubwürdiger Quelle stammenden Bericht über die Umstände, unter denen Herr Hacha und Herr Qualkowski veranlasst wurden, das Abkommen, Kraft dessen die Geschicke Böhmens und Mährens in die Hände des Reichs gelegt wurden, zu unterzeichnen, wiedergeben zu sollen. Am 14. März, im Laufe des Nachmittags, gab die deutsche Gesandtschaft in Prag dem Palais Czernin zu verstehen, dass es in Anbetracht der Verschärfung der Lage von Nutzen sein könnte, wenn sich der Präsident der Republik und der Außenminister nach Berlin begeben. Sofort nach ihrer Ankunft wurden Herr Hacha und sein Minister, die mit militärischen Ehren empfangen worden waren, auf die Reichs-GNZ-Lei geführt, wo sie von dem Führer und von den Herren Göring, von Ribbentrop und Kepler erwartet wurden. Das zu unterzeichnende Dokument in seiner endgültigen Fassung, sowie ein Memorandum bezüglich des zukünftigen Status der böhmisch-mährischen Verwaltung lagen bereits auf dem Tisch. In aller Kürze führte der Führer aus, die Zeit der Verhandlungen sei vorüber, und die tschechischen Minister seien berufen worden, um die Beschlüsse Deutschlands zur Kenntnis zu nehmen. Diese seien unwiderruflich, Prag werde am nächsten Vormittag bereits um 9 Uhr besetzt werden, Böhmen und Mähren dem Reich einverleibt und in ein Protektorat verwandelt, und wer sich zu widersetzen versuche, werde zertreten werden. Der Führer hat daraufhin das Dokument unterzeichnet und die Sitzung verlassen. Es war etwa 12 Uhr nachts. 32 daraufhin hat sich zwischen den tschechischen Ministern und ihren deutschen Gegenspielern eine tragische Szene abgespielt. Stundenlang haben Herr Hacha und Herr Qualkowski gegen die ihnen angetane Vergewaltigung protestiert und sich geweigert, das ihnen vorgelegte Dokument zu unterzeichnen. Sie machten geltend, dass ihr Volk sie ewig verfluchen würde, wenn sie ihre Zustimmung gäben. Herr Hacha hat sich mit aller ihm zur Verfügung stehenden Energie gegen das Protektoratstatut gewehrt, das man den Tschechen aufzuzwingen beabsichtigte, und hervorgehoben, dass noch nie ein Volk weißer Rasse so erniedrigt worden sei. Die deutschen Minister waren erbarmungslos. Sie haben Herrn Hacha und Herrn Qualkowski buchstäblich um den Tisch, auf dem sich die Dokumente befanden, herumgejagt, ihnen dieselben immer von neuem vorgelegt, ihnen die Feder in die Hand gedrückt und unaufhörlich wiederholt, dass, falls sie auf ihrer Weigerung bestehen sollten, innerhalb der nächsten beiden Stunden, halb Prag von deutschen Flugzeugen zerstört werden würde, und dass dies nur ein Anfang sei. Hunderte von Bombern warteten nur auf den Befehl zum Angriff, und dieser Befehl würde ihnen um 6 Uhr morgens erteilt werden, falls bis dahin nicht unterzeichnet worden wäre. Herr Hacha war derart erschöpft, dass er wiederholt seine Zuflucht zu den Ärzten nehmen musste, die übrigens bereits seit Beginn dieser Szene bereitstanden. Als dann die tschechischen Minister vorgaben, sie könnten einen derartigen Beschluss nicht ohne Zustimmung der Prager Regierung fassen, wurde ihnen bedeutet, dass eine direkte Telefonverbindung mit dem zur Stunde in Prag tagenden Ministerrat hergestellt sei und dass sie sich folglich unverzüglich mit diesem ins Benehmen setzen könnten. Tatsächlich war eine solche Verbindung ohne Kenntnis der Behörden auf tschechischem Gebiet durch Angehörige der deutschen Minderheit hergestellt worden. Um 4,5 Uhr morgens hat sich Herr Hacha, der zu Tode erschöpft war und nur noch mit Hilfe von Einspritzungen aufrechterhalten werden konnte, schließlich vollkommen gebrochen darein ergeben, zu unterschreiben. Beim Verlassen der Reichs-GNZ-Lei hat Herr Qualkowski erklärt, unser Volk wird uns verfluchen, obgleich wir seine Existenz gerettet haben. Wir haben es vor einem entsetzlichen Blutbad bewahrt. 12. Erlass Adolf Hitlers über das Protektorat Böhmen und Mähren vom 16.03.1939, DDBD 61-2 Nummer 84a, ein Jahrtausend lang gehörten zum Lebensraum des deutschen Volkes die böhmisch-mährischen Länder. Gewalt und Unverstand haben sie aus ihrer alten, historischen Umgebung willkürlich gerissen und schließlich durch ihre Einfügung in das künstliche Gebilde der Tschechoslowakei den Herd einer ständigen Unruhe geschaffen. Von Jahr zu Jahr vergrößert sich die Gefahr, dass aus diesem Raum heraus wie schon einmal in der Vergangenheit eine neue ungeheuerliche Bedrohung des europäischen Friedens kommen würde. Denn dem Tschechoslowakischen Staat und seinen Machthabern war es nicht gelungen, das Zusammenleben der in ihm willkürlich vereinten Völkergruppen vernünftig zu organisieren und damit das Interesse aller Beteiligten an der Aufrechterhaltung ihres gemeinsamen Staates zu erwecken und zu erhalten. Er hat dadurch aber seine innere Lebensunfähigkeit erwiesen und ist deshalb nunmehr auch der tatsächlichen Auflösung verfallen. Das Deutsche Reich kann in diesen für seine eigene Ruhe und Sicherheit sowie für das allgemeine Wohlergehen und den allgemeinen Frieden so entscheidend wichtigen Gebieten keine andauernden Störungen dulden. Früher oder später müsste es als die durch die Geschichte und geografische Lage am stärksten interessierte und in Mitleidenschaft gezogene Macht die schwersten Folgen zu tragen haben. Es entspricht daher dem Gebot der Selbsterhaltung, wenn das Deutsche Reich entschlossen ist, zur Wiederherstellung der Grundlagen einer vernünftigen mitteleuropäischen Ordnung entscheidend einzugreifen und die sich daraus ergebenden Anordnungen zu treffen. denn es hat in seiner tausendjährigen geschichtlichen Vergangenheit bereits bewiesen, dass es dank sowohl der Größe als auch der Eigenschaften des deutschen Volkes allein berufen ist, diese Aufgaben zu lösen. Erfüllt von dem ernsten Wunsch, den wahren Interessen der in diesem Lebensraum wohnender Völker zu dienen, das nationale Eigenleben des deutschen und des tschechischen Volkes sicherzustellen, dem Frieden und der sozialen Wohlfahrt aller zu nützen, ordne ich daher namens des Deutschen Reiches als Grundlage für das künftige Zusammenleben der Bewohner dieser Gebiete das Folgende an: Artikel 1, 1, die von den deutschen Truppen im März 1939 besetzten Landesteile der ehemaligen tschechoslowakischen Republik gehören von jetzt ab zum Gebiet des Großdeutschen Reiches und treten als Protektorat Böhmen und Mähren unter dessen Schutz. 2. Soweit die Verteidigung des Reiches es erfordert, trifft der Führer und Reichskanzler für einzelne Teile dieser Gebiete eine hiervon abweichende Regelung. Artikel 2, 1, die volksdeutschen Bewohner des Protektorats werden deutsche Staatsangehörige und nach den Vorschriften des Reichsbürgergesetzes vom 15. September 1935, Reichsgesetzbel. I. S. 1146, Reichsbürger. Für sie gelten daher auch die bis dem Mangan zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Sie unterstehen deutscher Gerichtsbarkeit. 2. Die übrigen Bewohner von Böhmen und Mähren werden Staatsangehörige des Protektorats Böhmen und Mähren. Artikel 3, 1, das Protektorat Böhmen und Mähren ist autonom und verwaltet sich selbstständig. 2. Es übt seine ihm im Rahmen des Protektorats zustehenden hohe ETS-Rechte im Einklang mit den politischen, militärischen und wirtschaftlichen Belange des Reiches aus. 3. Diese hohe ETS-Rechte werden durch eigene Organe und eigene Behörden mit eigenen Beamten wahrgenommen. 34 Artikel 4 Das Oberhaupt der autonomen Verwaltung des Protektorats Böhmen und Mähren genießt den Schutz und die Ehrenrechte eines Staatsoberhauptes. Das Oberhaupt des Protektorats bedarf für die Ausübung seines Amtes des Vertrauens des Führers und Reichskanzlers. Artikel 5, 1, als Wahrer der Reichsinteressen ernennt der Führer und Reichskanzler einen Reichsprotektor in Böhmen und Mähren. Sein Amtssitz ist Prag. 2, der Reichsprotektor hat als Vertreter des Führers und Reichskanzlers und als Beauftragter der Reichsregierung die Aufgabe, für die Beachtung der politischen Richtlinien des Führers und Reichskanzlers zu sorgen. 3. Die Mitglieder der Regierung des Protektorats werden vom Reichsprotektor bestätigt. Die Bestätigung kann zurückgenommen werden. 4. Der Reichsprotektor ist befugt, sich über all Maßnahmen der Regierung des Protektorats unterrichten zu lassen und ihr Ratschläge zu erteilen. Er kann gegen Maßnahmen, die das Reich zu schädigen geeignet sind, Einspruch einlegen und bei Gefahr im Verzüge die im gemeinsamen Interesse notwendigen Anordnungen treffen. 5. Die Verkündung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Rechtsvorschriften sowie der Vollzug von Verwaltungsmaßnahmen und rechtskräftigen GI-rechtlichen Urteilen sind auszusetzen, wenn der Reichsprotektor Einspruch einlegt. Artikel 6, 1, die auswärtigen Angelegenheiten des Protektorats, insbesondere den Schutz seiner Staatsangehörigen im Ausland, nimmt das Reich wahr. Das Reich wird die auswärtigen Angelegenheiten so führen, wie es dem gemeinsamen Interesse entspricht. 2, das Protektorat erhält einen Vertreter bei der Reichsregierung mit der Amtsbezeichnung Gesandter. Artikel 7, 1, das Reich gewährt dem Protektorat den militärischen Schutz. 2. In Ausübung dieses Schutzes unterhält das Reich im Protektorat Garnisonen und militärische Anlagen. 3. Für die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit und Ordnung kann das Protektorat eigene Verbände aufstellen. Organisation, Stärke, Zahl und Bewaffnung bestimmt die Reichsregierung. Artikel 8. Das Reich führt die unmittelbare Aufsicht über das Verkehrswesen sowie das Post- und Fernmeldewesen. Artikel 9. Das Protektorat gehört zum Zollgebiet des Deutschen Reiches und untersteht seiner Zollhoheit. 35 Artikel 10, 1, gesetzliches Zahlungsmittel ist neben der Reichsmark bis auf weiteres die Krone. 2, das Verhältnis beider Währungen zueinander bestimmt die Reichsregierung. Artikel 11, 1, das Reich kann Rechtsvorschriften mit Gültigkeit für das Protektorat erlassen, soweit das gemeinsame Interesse es erfordert. 2, soweit ein gemeinsames Bedürfnis besteht, kann das Reich Verwaltungszweige in eigene Verwaltung übernehmen und die dafür erforderlichen reichseigenen Behörden einrichten. 3, die Reichsregierung kann die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung erforderlichen Maßnahmen treffen. Artikel 12. Das derzeit in Böhmen und Mähren geltende Recht bleibt in Kraft, soweit es nicht im Sinne der Übernahme des Schutzes durch das Deutsche Reich widerspricht. Artikel 13. Der Reichsminister des Innern erlässt im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern die zur Durchführung und Ergänzung dieses Erlasses erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Prag, den 16. März 1939. 14. Auszug aus der Rede des Premierministers Chamberlain am 17. März 1939 in Birmingham. BBB Nummer 9, eigentlich hatte ich die Absicht, heute Abend über eine ganze Reihe von Fragen zu Ihnen zu sprechen, über den Handel und die Lage auf dem Arbeitsmarkt, über soziale und Finanzfragen. Aber die ungeheuren Ereignisse, welche diese Woche in Europa stattfanden, haben alles andere in den Hintergrund gedrängt, und ich spüre, dass Sie und diejenigen, welche außerhalb dieses Saales zuhören, etwas anderes zu erfahren wünschen, eine Andeutung dessen, was seiner Majestät Regierung von der Art und Tragweite dieser Ereignisse hält. Eines ist gewiss. Die öffentliche Meinung der Welt hat eine schwerere Erschütterung erlitten, als sie jemals, sogar von Seiten des jetzigen Systems in Deutschland, erfahren hat. Welches die letzten Auswirkungen dieser tiefen Störung auf die GI-Mütter sein werden, kann noch nicht vorausgesagt werden, aber ich bin sicher, dass ihre Folgen in der Zukunft weitreichend sein müssen. Letzten Mittwoch hatten wir eine Debatte darüber im Unterhaus, das war der Tag, an dem die deutschen Truppen in die Tschechoslowakei eindrangen, und wir alle, aber insbesondere die Regierung, waren dadurch benachteiligt, dass unsere Informationen unvollständig waren, viele waren nicht einmal amtlich. Wir hatten keine Zeit, sie zu verarbeiten, noch 36 viel weniger, uns eine abgewogene Meinung darüber zu bilden. Und so kam es notwendigerweise, dass ich, der ich im Namen der Regierung mit der ganzen, zu diesem Amt gehörenden Verantwortlichkeit sprach, gezwungen war, mich auf eine sehr zurückhaltende und vorsichtige Darlegung einer Sache zu beschränken, zu der ich nach meinem Gefühl damals nur einen geringen Kommentar geben konnte. Und diese etwas kühle und objektive Erklärung rief, vielleicht war das natürlich, ein Missverständnis hervor, und einige Leute meinten, weil ich ruhig gesprochen und meinem Gefühl wenig Ausdruck verliehen hatte, dass deshalb meine Kollegen und ich von den Ereignissen nicht sehr stark bewegt wären. Ich hoffe, diesen Fehler heute Abend wieder gut zu machen. Es ist behauptet worden, dass die Besetzung der Tschechoslowakei die UN-mittelbare Folge meines Besuches in Deutschland vom letzten Herbst war, und da das Resultat dieser Ereignisse der Bruch der Abmachungen von München ist, so beweise das, dass überhaupt die Beweggründe zu jenen Besuchen verfehlt waren. Es wird gesagt, da dies die persönliche Politik des Premierministers war, so müsse die Verantwortung für das Schicksal der Tschechoslowakei auf seinen Schultern ruhen. Das ist eine völlig unhaltbare Folgerung. Die Tatsachen von heute können nicht die Tatsachen vom vergangenen September ändern. Wenn ich damals recht hatte, so habe ich heute noch recht. Sodann sagen einige Leute, wir dachten, dass sie im September Unrecht hatten, und jetzt hat sich erwiesen, dass wir recht hatten. Nun, ich habe nie in Abrede gestellt, dass die Bedingungen, die ich in München sichern konnte, nicht diejenigen waren, die ich selbst gewünscht hätte. Aber wie ich damals erklärte, hatte ich mit keinem neuen Problem zu tun. Es war etwas, was seit dem Versailles-Vertrag immer existiert hatte, ein Problem, das schon längst hätte gelöst werden sollen, wenn bloß die Staatsmänner der letzten 20 Jahre eine großzügigere, umfassendere und aufgeklärtere Auffassung von ihrer Pflicht gehabt hätten. Es war wie ein lang vernachlässigtes Übel geworden, und ein chirurgischer Eingriff wurde notwendig, um das Leben des Patienten zu retten. Ich brauche meine Reisen nach Deutschland vom vergangenen Herbst wirklich nicht zu verteidigen, denn welches war die Alternative? Nichts, was wir hätten tun können, nichts, was Frankreich hätte tun können oder Russland hätte tun können, wäre imstande gewesen, die Tschechoslowakei vor der Invasion und der Vernichtung zu bewahren. Selbst wenn wir anschließend in den Krieg gezogen wären, um Deutschland für seine Handlung zu bestrafen, und wenn wir nach den entsetzlichen, über alle Kriegsteilnehmer verhängten Verlusten am Ende siegreich gewesen wären, so hätten wir die Tschechoslowakei niemals wiederherstellen können, so wie sie vom Versailles-Vertrag gestaltet worden war. Der gestern in Prag erlassenen Proklamation zufolge sind Böhmen und Mähren dem Deutschen Reich angeschlossen worden. Nichtdeutsche Einwohner, zu denen natürlich die Tschechen gehören, werden dem deutschen Protektor im deutschen Protektorat unterstellt. Sie haben sich den politischen, militärischen und wirtschaftlichen Bedürfnissen des Reiches zu unterwerfen. Sie werden Staaten mit Selbstverwaltung genannt, aber das Reich übernimmt ihre Außenpolitik, ihre Zölle und Akazisen, ihre Bankreserven und die Ausrüstung der entwaffneten tschechischen Armee. Und vielleicht das Unheimlichste, wir hören wieder vom Auftauchen der 37 Gestapo, der geheimen Staatspolizei, und von der gewohnten Geschichte der Massenverhaftungen prominenter Persönlichkeiten mit den Folgen, die uns allen vertraut sind. Wer kann hindern, dass sich sein Herz in Sympathie dem stolzen und tapferen Volk zuwendet, das so plötzlich ein Opfer dieser Invasion wurde, dessen Freiheiten beschnitten sind und dessen nationale Unabhängigkeit dahin ist? Was ist aus der Erklärung keine territorialen Ansprüche mehr geworden? Was ist aus der Versicherung wir wollen keine Tschechen im Reich geworden? Wie viel Rücksicht hat man genommen auf den Grundsatz der Selbstbestimmung, worüber Herr Hitler in Berchtesgaden mit mir so heftig diskutierte, als er die Trennung des Sudetengebietes von der Tschechoslowakei und dessen Einverleibung in das Reich forderte? Jetzt wird uns gesagt, dass diese Gebietsergreifung notwendig geworden sei durch Unruhen in der Tschechoslowakei. Es wird uns gesagt, dass die Schaffung dieses neuen deutschen Protektorats, gegen den Willen seiner Bewohner, unvermeidlich geworden sei durch die Wirren, welche den Frieden und die Sicherheit seines mächtigen Nachbarn bedrohten. Wenn es schon zu Unruhen kam, waren sie nicht von außen geschürt worden, und kann irgendjemand außerhalb Deutschlands die Idee ernst nehmen, dass sie eine Gefahr für dieses große Land bildeten, dass sie irgendeine Rechtfertigung für das bieten konnten, was geschehen ist? Eine weitere Reihe von Fragen muss sich fast mit Notwendigkeit in uns und in anderen und vielleicht sogar in Deutschland selbst erheben. Deutschland hat der Welt unter seinem jetzigen Regime eine Serie von unangenehmen Überraschungen bereitet. Das Rheinland, der Anschluss Österreichs, die Lostrennung des Sudetengebietes, alle diese Dinge erregten und empörten die öffentliche Meinung der ganzen Welt. Jedoch, so viel wir auch einwenden mögen gegen die Methoden, die in jedem einzelnen dieser Fälle angewandt wurden, etwas ließ sich doch sagen, zugunsten der Notwendigkeit einer Änderung der vorhandenen Lage. Aber die Dinge, die sich diese Woche unter völliger Missachtung der von der deutschen Regierung selbst aufgestellten Grundsätze ereignet haben, scheinen zu einer anderen Kategorie zu gehören, und sie müssen uns allen die Frage nahelegen, ist dies das Ende eines alten Abenteuers, oder ist es der Anfang eines neuen, ist dies der letzte Angriff auf einen kleinen Staat, oder sollen ihm noch weitere folgen? Ist dies sogar ein Schritt in der Richtung auf den Versuch, die Welt durch Gewalt zu beherrschen? Das sind schwere und ernste Fragen. Ich habe nicht vor, sie heute Abend zu beantworten. Aber ich bin sicher, dass sie die ernsteste Aufmerksamkeit nicht nur der Nachbarn Deutschlands, sondern auch von anderen, vielleicht sogar über die Grenzen Europas hinaus, erfordern. Schon gibt es Anzeichen dafür, dass diese Entwicklung eingesetzt hat, und es ist offensichtlich, dass sie sich nunmehr beschleunigen dürfte. Wir selbst werden uns natürlich zuerst unseren Partnern in der britischen Staatengemeinschaft und Frankreich zuwenden, mit denen wir so eng verbunden sind, und ich zweifle nicht daran, dass auch andere, die wissen, dass wir nicht desinteressiert sind an dem, was in Südosteuropa vorgeht, unseren Rat und unsere Meinung wohl gerne einholen werden. 38 In unserem eigenen Land müssen wir alle die Lage prüfen mit jenem Verantwortlichkeitssinn, den ihr ernst verlangt. Nichts, was die nationale Sicherheit betrifft, darf dieser Prüfung entgehen. Jeder Aspekt unseres nationalen Lebens muss erneut von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet werden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand meine Aufrichtigkeit in Frage stellen wird, wenn ich sage, dass es kaum etwas gibt, was ich nicht für den Frieden zu opfern bereit wäre, aber etwas gibt es, was ich davon ausnehmen muss, und das ist die Freiheit, die wir seit Hunderten von Jahren genießen und die wir niemals preisgeben werden. Dass unter allen Menschen gerade ich mich aufgerufen fühle, dies zu erklären, das mag zeigen, in welchem Maße durch diese Ereignisse das Vertrauen zerstört wurde, das eben ganz leise das Haupt zu erheben begann und das, hätte es wachsen dürfen, vielleicht dieses Jahr denkwürdig gemacht hätte durch die Rückkehr ganz Europas zur Gesundheit und zur Stabilität. Es sind erst 6 Wochen her, dass ich in dieser Stadt sprach und auf Gerüchte und Zweifel anspielte, welche, wie ich sagte, hinweggefegt werden müssten. Ich wies darauf hin, dass jeder Anspruch auf Weltherrschaft durch Gewalt den Widerstand der Demokratie finden müsse, und ich fügte hinzu, ich könne nicht glauben, dass eine solche Herausforderung geplant sei, weil keine Regierung, der die Interessen ihres Volkes am Herzen liegen, eines solchen Anspruches wegen dieses Volk den Schrecken des Weltkrieges aussetzen könne. Und es scheint in der Tat, mit den Lehren der Geschichte vor aller Augen, unglaublich, dass es eine solche Herausforderung geben könne. Ich fühle mich verpflichtet zu wiederholen, dass ich zwar nicht bereit bin, unser Land durch neue, nicht spezifizierte und unter nicht voraussehbaren Bedingungen funktionierende Verpflichtungen zu binden, dass aber kein größerer Fehler begangen werden könnte als der, zu glauben, unsere Nation habe, weil sie den Krieg für eine sinnlose und grausame Sache hält, so sehr ihr Mark verloren, dass sie nicht bis zur Erschöpfung ihrer Kraft einer solchen Herausforderung entgegentreten werde, sollte sie jemals erfolgen. Für diese Erklärung habe ich davon bin ich überzeugt nicht nur die Unterstützung, die Sympathie und das Vertrauen meiner Mitbürger und Mitbürgerinnen, sondern ich werde auch die Zustimmung des gesamten britischen Weltreiches und aller anderen Nationen haben, die zwar den Frieden hochschätzen, aber die Freiheit noch höher. 15 Bericht des deutschen Botschafters in London an das Auswärtige Amt aus DWB 2 Nummer 263 London, den 18. März 1939 die Entwicklung und der gegenwärtige Stand der politischen Krise, die sich in den deutsch-englischen Beziehungen durch den Ablauf der Ereignisse in der bisherigen Tschechoslowakei entwickelt hat, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen, entsprechend der Haltung der Regierung schrieb auch die Presse am ersten Tage meist noch zurückhaltend und unbeteiligt, nur die traditionell antideutschen Blätter setzen mit ihrer Hetzkampagne ein. 39 von Mittwoch, dem 15. März, abversteifte sich die Stimmung zusehends. Die schärfere Richtung innerhalb des Kabinetts, insbesondere der ganz dem Einfluss des Foreign Office unterlegene Lord Halifax, setzte sich durch. Vor allem aber wurde es den Anhängern wie den Feinden Chamberlains klar, dass die Stellung des Ministerpräsidenten selbst schwer in Mitleidenschaft gezogen war. Er galt als der Vertreter der Politik von München, als Anhänger des Ausgleichs mit Deutschland aufgrund vertrauensvoller Aussprache. Er hatte wenige Tage vorher vor der Presse optimistische Erklärungen über die Beruhigung der Weltlage und die Besserung der Wirtschaftskonjunktur abgegeben. In der Öffentlichkeit waren an den geplanten Besuch Stanleys in Berlin weitgehende Hoffnungen geknüpft worden. Dieses Gebäude war jetzt, so meinte man, eingestürzt. Die Erklärung Chamberlains im Unterhaus wurde als schwächlich kritisiert. Seine Gegner erhoben ihr Haupt aufs Neue. So kam die scharfe Rede von Birmingham zustande. Welche praktischen Folgerungen die englische Regierung aus den Ereignissen in der Tschechei Deutschland gegenüber ziehen wird, steht noch nicht fest. Die Erörterung darüber im Rahmen des Kabinetts und im Benehmen mit befreundeten Regierungen ist in vollem Gange. Die Gegensätze zwischen der gemäßigten und der radikalen Richtung werden deutlicher. Die Stimmung im Lande wird von den Abgeordneten durch Reisen über das Wochenende in ihre Wahlkreise erforscht. Die Meinungsbildung ist noch fließend, ohne zu festen Entschlüssen erstarrt zu sein. Folgende Tatsachen und Erwägungen mögen gewisse Anhaltspunkte über die zu erwartende Einstellung der englischen Regierung geben. Die Stellung Chamberlains hat sich durch seine Rede in Birmingham gefestigt, wenn auch die Eden-Churchill-Opposition, die jetzt Loyalität markiert, erheblich an Einfluss gewonnen hat. Da man in England ein Scheitern der Methode freundschaftlicher Verhandlungen feststellen zu können glaubt, wird man jetzt Deutschland durch scharfes Auftreten, Errichten von Hindernissen, Ablehnen jeden Entgegenkommens etwa auf wirtschaftlichem Gebiet zur Vernunft zu bringen versuchen. Eine gesteigerte internationale Tätigkeit in dieser Beziehung zeigt sich schon jetzt durch die Füllungnahme mit Frankreich, den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, den Balkanstaaten. Es lässt sich noch nicht übersehen, ob diese Besprechungen gegen die Schaffung einer neuen, festen Koalition gegen Deutschland zum Ziele haben oder nur die Vereinbarung von Maßnahmen im Falle weiterer Vorstöße Deutschlands gegen andere Staaten, wie zum Beispiel Rumänien oder Polen. 16 Auszug aus dem Bericht des französischen Botschafters Colindre vom 19. März 1939 an den französischen Außenminister aus FGB Nummer 80. Gleichzeitig will ich versuchen, die Richtung der weiteren Vorstöße des deutschen Dynamismus vorauszusehen und zu prüfen, ob wir auch weiterhin zu der Annahme berechtigt sind, dass dieser Dynamismus ausschließlich nach Osten 40 gerichtet ist und welche praktische Schlussfolgerungen wir für unser eigenes Verhalten aus diesen Ereignissen ziehen können. Sofort nach der Münchner Konferenz legte man offensichtlich die dort unterzeichneten Abkommen in der Richtung aus, dass Deutschland in Mittel- und Osteuropa völlige Handlungsfreiheit erhielt, wobei ein verhältnismäßiges Desinteressement der Westmächte in diesen Gebieten vorausgesetzt wurde. Man war in Deutschland der Meinung oder man gab zumindest vor, es zu sein, dass Frankreich und England vor allem jede Anwendung von Gewalt hätten verhindern wollen, dass sie sich aber im Übrigen mit der Vorherrschaft des deutschen Willens in den Gebieten, wo ihnen jede Möglichkeit wirksamen Eingreifens genommen war, wohl oder übel abgefunden hätten. Die durch die deutsch-englische und die deutsch-französische Erklärung vervollständigten Münchener Abkommen waren nach deutscher Auffassung dahin auszulegen, dass dem Reich das Recht vorbehalten sei, Mittel- und Südosteuropa mit stillschweigender Zustimmung oder zumindest mit Duldung der westlichen Großmächte nach seinen Wünschen zu organisieren. Diese Auffassung machte sich seit Monaten in den großen deutschen Tageszeitungen, die als Sprachrohr der amtlichen Kreise anzusehen sind, breit, und in dem Schriftwechsel unserer Botschaft wurde wiederholt darauf hingewiesen. Ich selbst habe bei verschiedenen Gelegenheiten die gleiche Auffassung bei Herrn von Ribbentrop und bei Herrn von Weizsäcker feststellen können, welche übrigens jedes Mal eine gewisse Überraschung zum Ausdruck brachten, sobald ich sie darauf aufmerksam machte, dass Frankreich, in seiner Eigenschaft als europäische Großmacht, überall in Europa anwesend zu bleiben beabsichtige, und dass in dieser Hinsicht weder Missverständnisse noch Irrtümer aufkommen dürften. In Wirklichkeit bestand jedoch ein solches Missverständnis. Die führenden Kreise betonten bei jeder Gelegenheit, dass Mitteleuropa, wie sich der Führer in seiner Rede vom 30. Januar ausgedrückt habe, ein Gebiet sei, wo die Westmächte nichts zu suchen hätten. Mit anderen Worten, der Bruch mit der in München begonnenen Entspannungspolitik, die ihren Ausdruck in den Erklärungen vom 30. September und 6. Dezember gefunden hatte, wurde gerade durch die Anwendung derartiger Methoden und Modalitäten vollzogen. Frankreich und England waren zu der Erwartung berechtigt, dass sie bei Auftreten neuer Schwierigkeiten in Mitteleuropa von dem Reich konsultiert würden, es konnte der deutschen Regierung nicht entgangen sein, dass die Pariser und Londoner Regierung zu einem solchen Meinungsaustausch bereit waren. Paris und London dürften hoffen, Deutschland werde, nachdem es in München auf jegliche Gewaltanwendung verzichtet hatte, nicht von neuem unter ganz besonders abscheulichen Bedingungen damit drohen, die Zivilbevölkerung durch seine Flugwaffe erbarmungslos niedermachen zu lassen. Frankreich und London dürften auch darauf rechnen, dass die Reichsführung die Münchner Abkommen und die darauf folgenden Erklärungen nicht als eine Quantität englischer Plebe behandeln würde, und dass dieselbe davon Abstand nehmen würde, erst vor kurzer Zeit von dem deutschen Staatsoberhaupt mit seiner Unterschrift versehene Schriftstücke ohne Umschweife in den Papierkorb zu werfen. Wird Hitler Deutschland, angesichts der hochgehenden Wogen der Entrüstung, die sein Vorgehen hervorgerufen hat, und nachdem es sich innerhalb eines Jahres 18 Millionen neuer Untertanen, darunter 8 Millionen Fremdstämmige einverleibt hat, das Bedürfnis nach einer Ruhepause empfinden? Oder wird es vielmehr unter Ausnutzung der gewonnenen Geschwindigkeit und der Bestürzung der mitteleuropäischen Staaten, seinen Vorstoß in östlicher Richtung fortsetzen? Wird es nicht der Versuchung erliegen, sich gegen den Westen zu wenden und den Widerstand der Westmächte, die seine Bewegungsfreiheit im Osten hindern, endlich niederschlagen? Mit anderen Worten, wird der Führer nicht in Versuchung geraten, auf die ursprünglich in seinem Werk Mein Kampf vertretene Auffassung, die im Übrigen mit den klassischen Grundsätzen des deutschen Generalstabs völlig übereinstimmt, zurückzugreifen, dass nämlich das Reich seinen geschichtlichen Auftrag im Osten erst nach der Zerschmetterung Frankreichs und der sich daraus ergebenden Entmachtung Englands auf dem Kontinent wird erfüllen können? Auch ist die Frage berechtigt, ob noch genügend Zeit vorhanden ist, um im Osten einen Damm zu errichten, der den deutschen Vorstoß wenigstens in gewisse Grenzen zu halten vermag, und ob wir zu diesem Zweck nicht die günstige Gelegenheit, die uns durch die in den mitteleuropäischen Hauptstädten und insbesondere in Warschau herrschende Erregung geboten wird, ausnützen sollten. Sich ohne Schwertstreich, ohne weitere Unannehmlichkeiten als einige Proteste ent es liegt durchaus im Bereich der Möglichkeit, dass das unserer Gegen nehmen zu müssen, 20 Millionen Menschen einverleibt, die Struktur Europas über den Haufen geworfen und einen Militärapparat geschaffen zu haben, aufgrund dessen Vorhandensein Europa verschiedentlich und bei Gelegenheit von entscheidender Bedeutung sich in die deutschen Forderungen fügen musste, ist tatsächlich ein Ergebnis, das die bestausgeglichensten Köpfe aus dem Gleichgewicht zu bringen, vermag Reich morgen Rumänien oder Polen gegenüber zu den gleichen Methoden greift, die es in Österreich und der Tschechoslowakei mit so durchschlagendem Erfolge angewendet hat, und dass es diese Länder vor die Wahl stellt, entweder ein Blutbad unter der Zivilbevölkerung und die Zerstörung offener Städte, oder die deutschen Bedingungen, wie kostspielig und erniedrigend sie auch sein mögen, hinzunehmen. Aber man darf auch die Hypothese, dass das Reich, bevor es an die Durchführung seiner weitreichenden östlichen Pläne geht, sich gegen die Westmächte wenden könnte, nicht ohne weiteres von der Hand weisen. Angesichts der von Frankreich, England und Amerika durchgeführten Wiederaufrüstung, die hier mit größerer Sorge und mit weitaus größerem Unwillen als man zuzugeben geneigt ist, beobachtet wird, müssen sich die führenden Persönlichkeiten des Reichs die Frage vorlegen, ob sie noch lange über jene Übermacht in der Luft verfügen werden, die sie seit einem Jahr mit so viel Zynismus ausgenützt und missbraucht haben, und ob nicht auch sie eines Tages mit feindlichen Luftstreitkräften werden rechnen müssen, die in der Lage wären, blitzschnelle Gegenangriffe zu unternehmen, und die auf diese Weise den von der deutschen Luftwaffe augenblicklich auf Europa ausgeübten Druck zunichte machen könnten. Da uns indessen keine andere Wahl bleibt, und wir uns damit abfinden müssen, entweder eines Tages dem Willen Hitlers zu erliegen, oder durch Vereinigung Kräfte mit denen Englands eine Militärmacht und hauptsächlich eine Luftwaffe auf die Beine zu stellen, die stark genug sind, um Deutschland in Schach zu halten, so ist es bereits jetzt von Bedeutung, 42a, dass wir mit höchster Beschleunigung aufrüsten, b, dass wir diese intensive Wiederaufrüstung möglichst geheim halten. Wie dem auch sei, und welche Richtung der deutsche Dynamismus nach der Eroberung Böhmens und Mährens auch einschlagen mag, man kommt immer zu dem gleichen Schluss, nämlich, dass es unumgänglich notwendig ist, von jetzt an alle Kräfte unseres Volkes auf einen möglichst schnellen und umfassenden Ausbau der militärischen Machtmittel unseres Landes und vor allem auf die Aufstellung einer mächtigen Flugwaffe zu konzentrieren. Mit Rücksicht auf das triebhafte Wesen der maßgebenden nationalsozialistischen Persönlichkeiten, auf den Rauschzustand, in dem sich der Führer wohl gegenwärtig befindet, auf die Unruhe und Gereiztheit, die man jenseits des Rheins aufgrund der Aufrüstung der Demokratien und der Haltung der Vereinigten Staaten empfindet, bin ich der Ansicht, dass wir unverzüglich eine ebenso intensive wie geheime industrielle Mobilmachung unseres Landes vornehmen müssen. 17. Unterredung des Reichsaußenministers V. Ribbentrop mit dem litauischen Außenminister Urbšys am 20. März 1939 ad ab BD. V. Nummer 399. Der Reichsminister führte grundsätzlich aus, es sei eindeutig, dass das Memalgebiet zu Deutschland zurückwolle. Die Situation sei klar, sowohl für uns wie auch für Litauen. Man habe sie damit abzufinden. Es gäbe zwei Mögelijkheiten, die eine wäre die freundschaftliche Regelung. Würde diese zustande kommen, so glaube er an eine friedliche Lösung, die auch ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden Ländern für die Zukunft zur Folge haben würde. Der Stachel, der heute nur in dem deutsch-litauischen Verhältnis sei, würde dann für immer ausgezogen. In wirtschaftlicher Beziehung würde Deutschland dann großzügig sein können, sei es in der Frage des Freihafens oder in sonstigen wirtschaftlichen Verträgen, wo Deutschland und Litauen ja verschiedene Möglichkeiten der gegenseitigen Ergänzungen hätten. Würde die litauische Regierung die Situation nicht richtig erfassen und diese gütige Regelung nicht rechtzeitig anstreben, so wisse er nicht, wo das enden würde. Klar sei, dass wenn es im Memelgebiet zu Aufständen und Schießereien käme, Deutschland dem nicht ruhig zusehen könne. Blitzartig würde der Führer handeln und die Situation würde den Politikern aus den Händen gleiten und von den Militärs bestimmt werden. Wie die Entwicklung dann laufen würde und welche Grenzen bestimmt würden, könne dann niemand voraussehen. Er, der Außenminister, habe immer für eine gütige Lösung plädiert und drücke die Hoffnung aus, von der er wisse, dass sie auch die des Führers sei, dass die litauische Regierung die Situation beurteile und schnellstens zu einem Entschluss komme. Er weist nochmals auf die Gefahr hin, weil eine Haltung in sie berge, die in völliger Unkenntnis der Umstände und wohl im Glauben an irgendwelche Hilfe von außen bestimmt werde und nicht den richtigen Weg einschlage. Sollte die litauische Regierung dieses einsehen, so sei er bereit, in den nächsten Tagen Bevollmächtigte der litauischen Regierung zu empfangen, um zu einem Vertrag zwischen den beiden Ländern zu 43 kommen. Die Situation im Memelgebiet sei nicht mehr zu kontrollieren. Es handele sich um Menschen deutschen Blutes, die man nicht kommandieren könne. Der litauische Außenminister antwortet, dass er nicht allein zuständig sei, im Namen seiner Regierung zu entscheiden. Er führe heute nach Kauno, käme morgen dort an und würde seine Regierung sofort informieren. Er fragt, ob eine Zwischenlösung möglich sei, was der Reichsaußenminister verneint. Der Reichsminister erklärt noch weiter, dass er der Ansicht sei, dass die in Versailles den Vertrag gemacht hätten, sehr schlecht gearbeitet haben und dass die Völker in Freundschaft diesen Fehlgriff liquidieren und sich auf dieser Basis zusammenfinden sollten. Er weist auch darauf hin, dass die Zeit drängt. Sollten erst einmal Reibungen oder Straßenkämpfe eintreten, so sei es zu spät. Der Führer würde das nicht dulden. Urbšys meint, dass kleine Reibungen jederzeit auftreten könnten und deshalb gern eine Frist gesetzt haben möchte, eine bestimmte Zahl von Tagen, in denen sich die litauische Regierung klar werden könne. Während dieser Zeit dürften kleine Reibungen keine großen Aktionen auslösen. Der Reichsaußenminister entgegnet, dass die Entwicklung der Verhältnisse in Litauen nicht in unserer Hand läge und dass er deshalb auch keine Frist setzen könne. Er regt aber an, besonders auch mit Rücksicht auf den Zusammentritt des Landtages am 25. März, möglichst schnell Bevollmächtigte nach Deutschland zu schicken. Urbšys meint noch, dass man zu den wirtschaftlichen Besprechungen wohl mehr Zeit haben müsse und in dem Vertrage, der in den nächsten Tagen gemacht werden würde, falls die deutsche Regierung sich damit einverstanden erklärt, nur die Grundlage zu diesen Besprechungen gelegt werden könne. Der Reichsminister ist auch der Meinung, dass man Einzelfragen ja einer Kommission übergeben könne und legt Urbšys nahe, gleich einen Fachmann mitzubringen. Hierauf verabschiedet sich Urbšys. Getz. Hevel 18 Memorandum von Lord Halifax an den britischen Botschafter Ken ARD in Warschau vom 20. März 1939 für die polnische Regierung, DBFP 4 Nummer 446, 1. Ungeachtet der Zweifel hinsichtlich der Richtigkeit der Berichte über ein deutsches Ultimatum an Rumänien zeigt die kürzliche deutsche Aufsaugung der Tschechoslowakei klar, dass die deutsche Regierung entschlossen ist, über ihr bisher eingestandenes Ziel der Vereinigung der deutschen Rasse hinauszugehen. Sie hat jetzt ihre Eroberung auf eine andere Nation ausgedehnt, und wenn sich dies als Teil einer bestimmten Politik der Herrschaft erweisen sollte, gibt es keinen Staat in Europa, der nicht direkt oder zu guter Letzt bedroht ist. 2. Unter den auf diese Weise geschaffenen Umständen erscheint es seiner Majestät Regierung wünschenswert zu sein, ohne Verzögerung an die Organisation der 44 gegenseitigen Unterstützung seitens all jener zu gehen, die Notwendigkeit erkennen, die internationale Gesellschaft vor weiteren Verletzungen der fundamentalen Gesetze zu schützen, auf denen sie beruht. 3. Als einen ersten Schritt schlägt sie vor, dass die Regierungen Frankreichs, der Sowjetunion und Polens gemeinsam mit SMR eine formale Erklärung unterzeichnen und veröffentlichen, deren Wendungen sie nach Art der folgenden anregen: Wir, die Unterzeichneten, hierzu ordnungsgemäß Autorisierten, erklären hiermit, dass, insoweit wie der Friede und die Sicherheit in Europa Angelegenheiten eines gemeinsamen Interesses und gemeinsamer Sorge sind, und dass der europäische Friede und die europäische Sicherheit von jeder Aktion bewahrt werden kann, die eine Bedrohung der politischen Unabhängigkeit irgendeines euroarkundreitplatzeischen Staates darstellt, unsere Regierungen sich hiermit unverzüglich verpflichten, zusammen zu beraten, welche Schritte unternommen werden sollten, um jeder solchen Aktion gemeinsamen Widerstand zu leisten. 4. Es scheint uns, dass die Veröffentlichung einer solchen Erklärung schon an sich ein wertvoller Beitrag zur Stabilität Europas sein würde, und wir würden vorschlagen, dass der Veröffentlichung eine Prüfung seitens der Unterzeichner folgen sollte, von jeder besonderen Lage, die das erfordert, zu dem Zweck, die Art der Aktion zu bestimmen, die unternommen werden könnte. 5. Bitte bemühen Sie sich sofort, die Ansicht der Regierung zu erfahren, bei der Sie akkreditiert sind. SMR würde bereit sein, die Erklärung sofort zu unterzeichnen, sobald die drei anderen Regierungen ihre Bereitschaft es zu tun, anzeigen. 19. Stellungnahme der Wilhelmstraße nahestehenden deutsche diplomatisch-politische Information vom 20.03.1939 zur englischen Behauptung vom Bruch des Münchener Abkommens durch Deutschland aus DD 7-1S 155. Mit besonderem Nachdruck muss heute darauf hingewiesen werden, dass Deutschland immer und auf allen Gebieten versucht hat, zu einem Ausgleich, ja zu einem freundschaftlichen Verhältnis mit England zu kommen. Aus dieser Einstellung heraus wurde das deutsch-englische Flottenabkommen und die deutsch-englische Erklärung von München abgeschlossen. Beide Abkommen sind aus dem Geiste geschlossen, dass Deutschland und England unter Wahrung ihrer vitalen Lebensinteressen auf der Basis ihrer völkischen Verwandtschaft und ihrer wirtschaftlichen Beziehungen in freundschaftlicher Zusammenarbeit ihre verschiedenen und verschiedenartigen Missionen in der Welt erfüllen können. Beide Abkommen haben demnach ihre Grundlage in diesem Geiste, und es handelt sich nicht um Gelegenheitsverträge, die isoliert und unabhängig von 45 einander betrachtet werden könnten, sondern um zusammenhängende, sich gegenseitig bedingende Ausdrucksformen einer politischen Überzeugung. Wenn die Presse und die amtlichen Stellen Londons erklären, dass die Lösung der tschechoslowakischen Frage eine Aufhebung des Münchner Abkommens darstelle, so kann nur die deutsch-englische Erklärung von München gemeint sein, denn ein anderes Abkommen zwischen England und Deutschland in Bezug auf ihre beiderseitigen Interessen und Aufgaben ist in München nicht abgeschlossen worden. Die Haltung der englischen Presse und englischer maßgebender Kreise muss demnach den Eindruck erwecken, dass England alle Abmachungen und Probleme nur vom Blickpunkt seiner Machtposition auswertet, sich als Feind jeder Stärkung der deutschen Position fühlt und versucht, Deutschland bei der Befriedigung und Sicherung seines ihm zustehenden Lebensraumes Schwierigkeiten zu machen. Unter solchen Umständen würde Deutschland allerdings gezwungen sein, seine grundsätzliche Einstellung einer einschneidenden und endgültigen Revision zu unterziehen. 20. Unterredung des Reichsaußenministers von Ribbentrop mit dem polnischen Botschafter Lipski am 21. März 1939 aus DWB 2 Nummer 203. Ich bat heute auf 12 Uhr den polnischen Botschafter Lipski zu mir. Ich schilderte Herrn Lipski zunächst die Entwicklung der tschechoslowakischen Frage und erklärte ihm, dass es mir angesichts der sich überstürzenden Ereignisse nicht möglich gewesen sei, die fremden Vertreter hier so zu unterrichten, wie ich es gewünscht hätte. Ich habe aber Botschafter von Moltke, der sich gerade in Berlin aufhielt, eingehend informiert und ihn beauftragt, seinerseits Außenminister Beck ins Bild zu setzen. Ich schilderte sodann die Vorgänge im Einzelnen, die den Führer zu seinem Eingreifen veranlasst hätten. Es sei uns aufgefallen, dass sich in der Rest-Tschechoslowakei der Beneš-Geist wieder geregt habe. Alle Warnungen des Führers an Herrn Kwalkowski seien ungehört verhallt. In der letzten Zeit habe die Prager Regierung versucht, diktatorisch in der Karpato-Ukraine und in der Slowakei vorzugehen. Auch die Drangsalierung der Deutschen in den Sprachinseln habe wieder begonnen. Ich nehme an, dass die Regelung, die die karpato-ukrainische Frage inzwischen gefunden habe, größte Zufriedenheit in Polen ausgelöst habe. Die Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren bedeute eine endgültige Befriedigung dieses Raumes, die historischen Grundsätzen entspräche und schließlich allen zugute komme. Botschafter Lipski äußerte sich alsdann besorgt wegen der Übernahme des Schutzes der Slowakei durch Deutschland. Diese Mitteilung habe in Polen stark eingeschlagen, denn der Mann auf der Straße könne einen solchen Schritt nur als in erster Linie gegen Polen gerichtet betrachten. Die Slowakei seien ein sprachverwandtes Volk. Die polnischen Interessen in diesem Gebiet seien auch historisch bedingt, und rein realpolitisch müsse man zugeben, dass die Erklärung des Schutzverhältnisses nur als Schlag gegen Polen empfunden werden könne. 46. Ich wies Botschafter Lipski auf die Tatsache hin, dass die unabhängige slowakische Regierung Deutschland um seinen Schutz angerufen habe. Sicherlich sei die Erklärung des Schutzverhältnisses nicht gegen Polen gerichtet. Hierbei gab ich deutlich zu verstehen, dass man die Frage gemeinsam einmal beraten könne, falls das allgemeine deutsch-polnische Verhältnis eine befriedigende Entwicklung nehme, man könne hierbei an eine Teilnahme Polens an der Garantie des slowakischen Staates denken. Leider habe ich jedoch feststellen müssen, dass sich in dem deutsch-polnischen Verhältnis eine allmähliche Versteifung bemerkbar mache. Diese Entwicklung habe bereits seit einigen Monaten begonnen. Es sei hier aufgefallen, welch merkwürdige Haltung Polen in der Minoritätenkommission eingenommen habe. Die durch polnische Studenten provozierten Danziger Zwischenfälle hätten ebenfalls zu denken gegeben. Botschafter Lipski bestritt auf das Energischste, dass derartige Zwischenfälle durch polnische Studenten hervorgerufen worden seien. Auch meine Bemerkung, dass nach Auffassung des Führers die Schilder, die zu den Zwischenfällen geführt hätten, von polnischen Studenten angebracht worden seien, bestritt Herr Lipski auf das Lebhafteste und behauptete, dass hieran polnische Studenten in keiner Weise beteiligt gewesen seien. Weiterhin machte ich den polnischen Botschafter auf die dauernden Presseangriffe aufmerksam, auf die deutschfeindlichen Demonstrationen anlässlich des Cyanobisacs und auf die heute bestehende offene Presseverhade. Diese Presseverhade scheine mir in jeder Richtung unberechtigt zu sein. Der Führer habe immer auf einen Ausgleich und auf eine Befriedigung mit Polen hingearbeitet. Auch jetzt verfolge der Führer noch dieses Ziel. In zunehmendem Maße sei aber der Führer über die polnische Haltung verwundert. Bisher habe ich die deutsche Presse gegenüber Polen zurückgehalten, wie der polnische Botschafter sich selber durch einen Blick in die deutsche Presse vergewissern könne. Es würde mir aber nicht möglich sein, auf die Dauer derartige Angriffe unbeantwortet zu lassen. Aus einer derartigen beiderseitigen Presseverhade könne dann bald ein Zustand entstehen, bei dem unsere Beziehungen auf dem Nullpunkt ankämen. Es erschiene mir erforderlich, dass man einen neuen Versuch unternehme, die deutsch-polnische Politik in das richtige Gleise zu bringen, und es erschiene mir richtig und zweckmäßig, wenn bald einmal eine persönliche Aussprache zwischen deutschen und polnischen Staatsmännern stattfände. Ich würde mich freuen, wenn Außenminister Beck demnächst einen Besuch in Berlin abstatten würde. Wie mir der Führer gesagt habe, würde auch er eine solche Aussprache warm begrüßen. Auf den möglichen Inhalt einer solchen Aussprache eingehend, erklärte ich Herrn Lipski zunächst, er müsse zugeben, dass Deutschland an der Schaffung und der heutigen Existenz Polens nicht unbeteiligt sei und dass Polen seine heutige territoriale Ausdehnung dem schwersten Unglück Deutschlands verdanke, nämlich der Tatsache, dass Deutschland den Weltkrieg verloren habe. Allgemein werde die Korridorregelung als die schwerste Belastung des Wössäilö-Vertrages für Deutschland empfunden. Keine frühere Regierung sei in der Lage gewesen, auf die deutschen Revisionsansprüche zu verzichten, ohne dass sie nicht innerhalb von 48 Stunden vom Reichstag fortgefegt wäre. Der Führer denke anders über das Korridorproblem. Er erkenne die Berechtigung des polnischen Anspruchs auf einen freien Zugang zum Meer an. Er sei der einzige deutsche Staatsmann, der 47 einen endgültigen Verzicht auf den Korridor aussprechen könne. Voraussetzung hierfür sei aber die Rückkehr des rheindeutschen Danzig zum Deutschen Reich sowie die Schaffung einer exterritorialen Bahn- und Autoverbindung zwischen dem Reich und Ostpreußen. Nur hierdurch würde für das deutsche Volk der Stachel beseitigt, der in der Existenz des Korridors liege. Wenn die polnischen Staatsmänner in Ruhe den realen Tatsachen Rechnung trügen, dann könne man auf folgender Basis eine Lösung finden: Rückkehr Danzigs zum Reich, exterritoriale Eisenbahn- und Autobahnverbindung zwischen Ostpreußen und dem Reich und hierfür Garantie des Korridors. Ich könne mir vorstellen, dass man in einem solchen Falle die slowakische Frage im erwähnten Sinne zu behandeln in der Lage wäre. Botschafter Lipski versprach, Außenminister Beck zu informieren und alsdann Nachricht zu geben. Ich schlug vor, dass Botschafter Lipski zur mündlichen Berichterstattung nach Warschau führe. Ich wiederholte noch einmal, wie nützlich mir ein endgültiger Ausgleich zwischen Deutschland und Polen gerade im jetzigen Stadium erschiene. Dies sei auch wichtig, weil der Führer bisher über die merkwürdige Haltung Polens in einer Reihe von Fragen nur verwundert sei, es käme darauf an, dass er nicht den Eindruck erhalte, dass Polen einfach nicht wolle. Von Ribbentrop 21 Protokoll der Besprechungen zwischen britischen und französischen Ministern in London im Foreign Office am 21. März 1939, Nachmittags 17:18:45 aus DBFP WD. 4 Nummer 458 anwesend waren auf britischer Seite Lord Halifax und M.A. Strang, auf französischer Seite M. Georges Barnett mit seinem Staatssekretär. Zunächst berichteten die Außenminister über ihre beiderseitigen Gespräche der letzten Tage mit den polnischen, rumänischen, sowjetischen und türkischen Botschaftern. M. Barnett äußerte zu Lord Halifax im Vertrauen, dass die französische Regierung beschlossen hätte, einen Jahrgang zu mobilisieren und Kraft der neuen Vollmachten der Presse verboten habe, diese Tatsache irgendwie zu erwähnen. Lord Halifax führte nach dem Bericht über den Empfang des polnischen Botschafters von heute Morgen aus, die Art, wie SMR die Lage sähe, wäre verschieden von dem von M. Barnett geäußerten Gesichtspunkt. SMR dächte, dass es jetzt darauf ankäme, der deutschen Aggression Schach zu bieten, ob diese nun gegen Frankreich, oder Großbritannien, oder Holland, oder die Schweiz, oder Rumänien, oder Polen, oder Jugoslawien oder wo immer gerichtet sein möge. Sie sehen kein Ausweichen vor dieser Frage. Der beste Weg, diese Frage zu beantworten, würde sein, vorzuschlagen, dass die vier Großmächte sich in einer Erklärung vereinigen sollten, die in vorgeschlagenen Wendungen veröffentlicht werden sollte. Sie glaubten, dass, wenn sie anfangen sollten, jede besondere Frage zu diskutieren versuchen, dies wahrscheinlich zu lange dauern würde. Was dringend notwendig wäre, sei, die allgemeine Stellungnahme so schnell wie möglich zu erklären. Dies würde für die deutsche und italienische Aggression ein Gefahrensignal sein und gleichzeitig ein Sammelpunkt für die kleinen 48 Länder. Falls eine allgemeine Erklärung schnell sichergestellt werden könnte, darin würde der nächste Schritt sein, an die Balkanenden her anzutreten und sie zu auf die Frage, ob die französische Regierung die Situation fragen, ob sie bereit wären, im Falle einer deutschen Aggression gemeinsam zu handeln, mit dem Wissen, dass, falls sie es tun würden, die Großmächte mit ihnen gehen würden genauso sähe, erwiderte Barnett, dass sie dies im Allgemeinen täte. Eines wäre jedoch ein Hauptpunkt. Es wäre absolut wichtig, Polen hineinzubringen. Die russische Hilfe würde nur dann wirksam sein, wenn Polen mitmache. Wenn Polen mitmache, könne Russland sehr große Hilfe geben, wenn nicht, könnte Russland nur viel weniger geben. Auf Polen müsse daher der stärkste Druck ausgeübt werden. Lord Halifax sagte, dass er vollkommen der gleichen Meinung wäre wie M. Barnett, ob dieser nicht dächte, dass, wenn Großbritannien und Frankreich die Ansicht annehmen, dass es in ihrem eigenen Interesse wesentlich wäre, die deutsche Aggression aufzuhalten, wo immer sie auch beginnen möge, dass man auch Polen dahin bringen könnte zu glauben, dass es nicht in seinem Interesse sein würde, Großbritannien und Frankreich sehr geschwächt zu sehen. Wenn sie sehr geschwächt wären, würde Polen dann gegenüber Deutschland schutzlos sein. M. Barnett sagte, dass er damit übereinstimmte und dass das der Grund sei, weshalb er dächte, Polen würde verrückt sein, wenn es sich nicht mit Großbritannien oder Frankreich vereinigen würde. Auf die Erklärung zurückkommend sagte er, dass es wichtig wäre, an den praktischen Gesichtspunkt zu denken. Wenn es sich darum handelte, die Deutschen in der Schweiz aufzuhalten, hätte die französische Armee ein passendes Operationsfeld. Aber im Falle Rumänien wäre es sicher, dass, wenn die am nächsten interessierten Mächte, nämlich Rumäniens Nachbarn Polen und Russland, nichts täten, es dann aus geografischen Gründen für Frankreich sehr viel schwieriger sein würde, zu handeln. Das wäre der Grund, warum die Beteiligung der angrenzenden Staaten und vor allem Polens von überwiegender Bedeutung wäre. Die Deutschen könnten gut die gleichen Argumente gebrauchen im Falle der Tschechoslowakei. Die französische Armee wäre weit vom Schauplatz entfernt. Der französisch-polnische Pakt würde nicht anwendbar sein, da er nur in Kraft träte, wenn Frankreich selbst angegriffen würde. Es würde tatsächlich unerträglich sein, wenn die Polen, sobald Deutschland Rumänien angreifen würde und Frankreich zu seiner Unterstützung Deutschland angegriffen hätte, dann sagen sollten, dass ihr Pakt mit Frankreich nicht anwendbar sei. Es wäre deshalb wünschenswert, bis zum Äußersten zu gehen, sogar bis zum Grade von Drohungen, um Polen hineinzubringen. M. Barnett wandte sich dann der Frage Russlands zu und stellte fest, dass die Russen beobachtet werden müssten, denn sie liebten es, öffentliche Erklärungen für Propagandazwecke zu machen, die nicht mit ihren wirklichen Absichten übereinstimmten, dass jede Partei genau sagen sollte, was sie tun würde, welches Material sie senden würde, wie viel Kanonen, wie viel Flugzeuge, welche Anzahl von Truppen. Alle diese Fragen müssten geklärt werden. Er stimme zu, dass die Zeit gekommen wäre, Deutschland einen Halt zuzurufen. Aber die beabsichtigten Verpflichtungen wären so ungeheuer, dass es notwendig wäre zu wissen, wie jedes Land stünde. Die französische Armee wäre in einem guten Zustand, aber die französische Regierung wünschte nicht, die Last des Krieges allein tragen zu müssen. Die britische Hilfe zu aus Gründen dieser Art dächte er auch, dass es notwendig wäre, 49 Länder würde zuerst nur sehr klein sein. Falls in einem östlichen Krieg keine Hilfe von Polen oder von einem anderen östlichen Land käme, würde Frankreich in einer schlechten Lage sein. Es wäre deshalb notwendig, dass die meist interessierten Länder sich erklären sollten, und die Polen wären sicher interessiert, da sie direkt bedroht wären.